In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Herr Koriander schlurfte in ein kleines Kabinett, das hinter dem Laden lag, und schloss die Tür. Bastian fiel plötzlich siedend heiß ein, dass er schon viel zu spät in die Schule kommen würde, aber er blieb stehen, wo er stand. Irgendetwas hielt ihn fest, doch er wusste nicht was. Dann wurde er sich bewusst, dass er die ganze Zeit schon auf das Buch starrte, das Herr Koriander vorher in Händen gehalten hatte und das nun auf dem Ledersessel lag. Er konnte einfach seine Augen nicht davon abwenden. Es war ihm, als ginge eine Art Magnetkraft davon aus, die ihn unwiderstehlich anzog. Er hob das Buch hoch und betrachtete es. Der Einband war aus kupferfarbener Seide und schimmerte, wenn er es hin und her drehte. Bei flüchtigem Durchblättern sah er, dass die Schrift in zwei verschiedenen Farben gedruckt war. Bilder schien es keine zu geben, aber wunderschöne große Anfangsbuchstaben. Als er den Einband noch einmal genauer betrachtete, entdeckte er darauf zwei Schlangen, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand in verschlungenen Buchstaben der Titel –